In der Zeit, wo die gemeinsamen Atomkriegsübungen der USA und Südkoreas gegen die TVRK in eine richtige Phase eingetreten sind, wird die unbesonnene Absicht des US-Imperialismus zum Präventivschlag gegen die TVRK in die Tat umgesetzt. Am 10. März drang eine US-Kriegsflotte, die aus dem supergroßen atomgetriebenen Flugzeugträger Carl Vinson, dem Kreuzer mit ferngelenkten Raketengeschossen Rick Champlain und den ISIS-Zerstörern Michael Mopi und Meyer besteht, heimlich ins koreanische Ostmeer ein und begann die Übung für Überraschungsangriff auf die Gebiete der TVRK. Allein am 11. März starteten viele Schiffsflugzeuge vom Flugzeugträger, flogen auf dem Kurs in der Nähe der Territorialluft und Gewässer der TVRK und übten dabei den Bombenabwurf und den Überraschungsangriff auf die irdischen Ziele der koreanischen Volksarmee.